Die Schamhaften und die Schuldhaften. Unterdrückung, Gewalt und wenig Freiheiten. Das klingt nicht nur aus der Perspektive der westlichen individualistischen Kultur negativ, sondern auch mit Blick auf universelle Werte wie etwa Menschenrechte. Dies übersehen Kulturrelativisten im eher linken Diskurs, wenn sie Forschern, die solche Listen erstellen, Eurozentrismus vorwerfen. Oft ist ihre Argumentation von der Sorge getrieben, der Westen könnte mit seinen Werten ähnlich missionieren wie einst zur Zeit der Kolonialherrschaft. Doch ihre Argumentation hat einen blinden Fleck. Denn wenn jede Kultur ihre eigene Moral hat, die wir als gleichwertig ansehen müssen, dann dürfte man auch nicht von Fortschritt innerhalb einer Kultur sprechen. Etwa, dass Frauen in Deutschland das Wahlrecht haben oder dass Homosexualität keine Straftat mehr ist. Niemand sieht jedenfalls das kollektivistische Deutschland des vorletzten Jahrhunderts als moralisch gleichwertige Kultur mit dem Deutschland der heutigen Zeit an. So zeigen die kulturübergreifenden Studien jedenfalls deutlich, dass kollektivistische Staaten eher dazu neigen, Menschenrechte zu verletzen. Allerdings betonen Kollektivisten auch Werte, deren allmähliches Schwinden viele Menschen im Westen bedauern. Kollektivisten haben eher wenige Freunde, doch diese Freundschaften sind eng und halten ein Leben lang. Sie zeigen sich in der Gruppe kooperativer und hilfsbereiter als Individualisten. Respekt und Harmonie in der Familie und der Partnerschaft zählen viel. Kollektivisten leben in der Nähe ihrer Eltern und besuchen sie, wie auch entfernte Verwandte, öfter als Individualisten. Sie lassen sich seltener scheiden, kultivieren einen langsamen Lebensstil und legen Wert auf eine höfliche Form der Kommunikation. Ältere genießen in kollektivistischen Kulturen ein hohes Ansehen und sind oft moralische Autoritäten. Wie gesagt, nehmen Kollektivisten oder allgemeiner Konservative die Welt als bedrohlicher wahr als Progressive. Sie ängstigen und ekeln sich schneller und sind weniger offen. Sie scheuen Neues, Abstraktes und Mehrdeutiges und sehnen sich nach Struktur, Ordnung und Hierarchien. Und sie schämen sich eher als Individualisten.